Das Titelbild der jüngsten Ausgabe von Charlie Hebdo, die seit heute Morgen wie jeden Mittwoch überall in Frankreich am Kiosk ausliegt, ziert eine derbe Karikatur von Michel Houellebecq. Pünktlich zum Erscheinen von dessen neuestem Werk, das schon seit Wochen im Land für Furore sorgt. Der Roman beschreibt ein Frankreich, in dem eine muslimische Partei die politische Mehrheit stellt. Die Satirezeitschrift präsentiert den Schriftsteller mit einem sternenbesetzten Zaubererhut und titelt: Die Weissagungen des Zauberers Houellebecq. 2015 verliere ich meine Zähne, 2022 werde ich den Ramadan begehen. Ein Titel, der seit dem mörderischen Attentat auf die Redaktion des Satireblattes heute Mittag einen bitteren Beigeschmack hat. Provokant ist die Zeitschrift seit ihrer ersten Ausgabe vor nunmehr über 35 Jahren. Impertinenz, ein Geschmack, der manch moralische Grenze überschreitet, ist ihr Markenzeichen. Durch den Kakao gezogen werden hier Politiker jeder Couleur, ebenso wie Rassisten oder auch Sexisten. Das ist die einzige Zeitschrift, in der man wirklich satirische Bilder bringen kann. Das ist also ein seltener Freiraum. So charakterisiert Riss, einer der Hauptzeichner, seinen Arbeitsplatz. Grob überzeichnete Figuren, derbe sexuelle Anspielungen, gewagte Wortspiele, all das ist alltägliches respektive allwöchentliches Repertoire bei Charlie Hebdo. In Deutschland wäre damit nur das Satireblatt Titanic vergleichbar. In ungefähr, denn Charlie Hebdo ist in Bild und Text weitaus drastischer. Das Blatt verstört manchen. Die Liste der Anzeigen, die gegen die Publikation erstattet wurden, füllt eine lange Reihe Aktenordner. Viel Wirbel machte der Prozess, den mehrere muslimische Einrichtungen 2006 gegen Charlie Hebdo anstrengten. Die Zeitschrift war die einzige, die die damals in Dänemark veröffentlichten Mohammed-Karikaturen komplett nachdruckte. Der Prozess in Paris ging zugunsten des Satireblattes aus. Die Ausgabe mit den Mohammed-Karikaturen wurde den Machern aus der Hand gerissen. Dank mehrerer Nachdrucke kam diese Nummer auf 400.000 verkaufte Exemplare. Die durchschnittliche Auflage liegt bei 140.000. Doch in einem Fernsehinterview von Dezember 2013 versicherte Redaktionschef Sharp, Charlie Hebdo sei keineswegs auf die Satire des Islams spezialisiert. Sharp, mit seinem richtigen Namen Stéphane Charbonnier, kam bei dem heutigen Anschlag um. Er wurde nur 47 Jahre alt. On se lève pas tous les matins en se disant tiens, on va faire un dessin sur l'islam. Quand on a besoin de traiter de cette question. Wir sagen uns nicht jeden Morgen beim Aufstehen, jetzt werden wir mal eine Satire gegen den Islam machen. Wenn es nötig ist, das Thema zu behandeln, weil es gerade aktuell ist, dann tun wir das. Aber der Islam ist bei uns nicht tagtäglich angesagt. Neulich haben wir auch mal etwas ganz Neues gemacht. Eine marokkanische Kollegin hat eine Nummer gestaltet, in der wir Mohammeds Leben so erzählen, wie es in der islamischen Welt getan wird. Bevor diese Ausgabe herauskam, gab es viel Aufruhr. Die Türkei beispielsweise protestierte. Nach der Veröffentlichung regte sich keiner mehr auf. Das zeigt doch, dass wir mit unserer Darstellung richtig lagen. Seit Jahren stand die Redaktion unter Polizeischutz, seit im November 2011 die Redaktionsräume bei einem Brandanschlag zerstört wurden. Damals eilte der konservative Innenminister Claude Guillon an den Tatort. Im Namen der Regierung und ich kann wohl auch sagen im Namen aller Franzosen möchte ich der Redaktion unseren Beistand aussprechen. Ob man Charlie Hebdo nun mag oder nicht, es handelt sich um eine Zeitung. Und die Pressefreiheit ist uns Franzosen heilig. Ein Satz, der auch heute landauf, landab zu hören war.